Medizine raubt. Ich lauf euch Häuser, wende die zerfallen dann zu Staub. Von allen Seiten Schläge, doch ich weiche locker aus. Natürlich bin ich fett und ich halt's nicht mehr länger aus. Der Treibstoff, der mich süchtig macht wie Hasch unter Tabletten, sind zwei Quickshot-Scheiben, natürlich sind die fett, ey! Natürlich sind die fett, ey! Treibstoff! Natürlich sind die Fälle! Das ist unser Treibstoff! Der Drummer hält die Sticks, um richtig zuzuschlagen. Bass rollt auf dich zu, versuch nur einen Schritt zu wagen. Zwei Gitarren kreischen laut, bring dich in Sicherheit. CIA und FBI, sobald es auf die Bühne heißt. Ein Typ, der schwarze Scheiben dreht, schnell vor und schnell zurück. Ein Freak, ja, und der am Mike durchdreht, wir sind wahrlich verrückt. Auf einer Seite brennt die Box, die Halle steht in Flammen. Türen schließen, Augen auf, denn keiner soll entkommen. Und wenn es hart auf hart kommt, stehen wir wie eine Wand und schlagen noch viel fester zu als Mike Tysons Hand. Wir burnen euch mit Psycho täglich neu wie Daily Soaps. Sind der Star in deinem Zimmer, auf CD-Player als Loop. Zieh dir unsere Technik rein, fragt dein Arzt oder Apotheker. Nicht jetzt, sondern erst später, das Original kein Ableger. Ich frag euch, seid ihr mit mir? Ich frag euch, seid ihr da? Ich krieg hier noch ein Tier, ey, natürlich in die Fälle, ey! Natürlich in die Fälle, ey! Natürlich sind die Fälle, ey! Das ist unser Treibstoff! Quick Shot im Haus, yo, was wird raus? Ihr wollt Party machen, ja, richtig derbe Sachen. Wir werfen die Maschine an, lasst es richtig krachen. Kleinigkeiten interessieren nicht, nur die Tatsachen. Aufgepasst und hingehört, ey, wir machen Mucke. Aufgestanden und gebraucht, heute für die Gruppe. Spucken euch dann in den Tee, verteilt euch die Suppe. Haben was die Chicks am Start, hier noch in der Puppe.